je mehr Seminare ich gemacht habe, desto klarer wurde mir, worum es eigentlich geht. Und ja, hatte dann kurz vor der Ausreise ja auch einfach viel mehr Motivation, dann auch wirklich irgendwie was da mitzuhelfen und vielleicht auch so einen Austausch zu bewirken.